2. Satzteile und Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. In der Stadt wohnen. In der Stadt wohnen. Auf dem Land leben. Auf dem Land leben. Ach, ein Haus auf dem Land? Ja, ein Haus auf dem Land. Das Bad hat kein Fenster? Nein, das Bad hat kein Fenster. Keinen Balkon? Nein, ich habe keinen Balkon. Die Küche ist ziemlich modern. Ja, ziemlich modern. Euer Garten ist schön. Ja, unser Garten ist ziemlich schön.